Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Verzicht. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die freiwillig auf vermeintlich wichtige Dinge im Leben verzichten. Also, verzichtet ihr auf viele Konsumgegenstände? Verzichtet ihr auf Geld freiwillig? Verzichtet ihr auf einen beruflichen Erfolg, auf eine Karriere? Verzichtet ihr auf Sexualität? Verzichtet ihr vielleicht sogar aus irgendwelchen Gründen auf eine Liebe? Steckt dahinter eine Weltanschauung oder sogar vielleicht eine religiöse Überzeugung? Wenn ihr gerne auch mit mir über dieses Thema sprechen wollt, über das Thema Verzicht, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist die Anni, und Anni ist 50 Jahre. Guten Morgen, Anni. Ja, hi Domian. Hi Anni. Ich bin sehr gespannt heute, was ich zu hören bekomme. Ich finde das ein interessantes Thema. Ja. Gerade in unserer Zeit, die so voller Überfluss ist, ist es, glaube ich, eine tolle Bewegung, wenn Menschen sich freiwillig zum Verzicht oder auf Verzicht entscheiden. Ja, genau. Wie ist es bei dir? Ja, ich verzichte auch. Und zwar seit 25 Jahren verzichte ich auf Fleisch und seit 7 Jahren verzichte ich komplett auf sämtliche Produkte, die mit Tierleid in Zusammenhang stehen. Eine Veganerin. Ja, genau. Wobei ich mittlerweile das Wort vegan gar nicht mehr so toll finde, denn es wird so etwas inflationär gebraucht. Und es hat schon so ein bisschen so diesen Geschmack von Lifestyle. Und das gefällt mir nicht so ganz gut daran. Denn da hast du recht, weil das ist fast schon in im Moment oder angesagt, vegan genau. zu sein und eine Modeerscheinung. Genau, und ja. Es steckt ja doch sehr viel mehr dahinter. Wobei ich auch noch dazu sagen möchte, dass ich meinen Verzicht eigentlich auch eher als Boykott bezeichnen würde. Mhm. Und im Endeffekt steht es für mich als persönliche Bereicherung da. Ja, du sagst, da steckt sehr viel mehr dahinter. Was, ja. Was alles steckt bei dir dahinter, dass du diesen Verzicht bewusst und freiwillig übst? Ja, also in erster Linie und der Hauptantrieb war für mich natürlich das immense Tierleid. Also moralisch, ethisch konnte ich es nicht mehr vertreten, mich daran schuldig zu machen. Du beziehst es auf die Massentierhaltung? Das ist die Massentierhaltung. Ja. Das ist ein gigantischer Massenmord. Also da gibt es ein kleines Beispiel hier aus unserer Region. Da ist ja Europas größter Hühner- oder Hähnchenschlachthof gebaut worden. Ja, aus welcher Region rufst du denn an? Braunschweig. Ah, ja, okay. Und in der Nähe von Celle ist eben dieser Schlachthof gebaut worden. Und da werden pro Woche, sage und schreibe, 2,6 Millionen Hähnchen geschlachtet. Mhm. Das ist eine Zahl, das kann ich mir als Bild ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Mhm. Diese Massen von Tieren. Und das ist ein Schlachthof hier und es sind unglaublich. Ist dieses Argument für viele Leute mittlerweile, Gott sei Dank, überzeugend? Ja. Noch nicht genug, denn sonst würden die Produkte ja nicht verkaufen können. Ja, wobei der Witz ist ja, ich spreche ja viel mit Menschen auch über dieses Thema und es gibt ja keinen einzigen, der sagt, ja, Massentierhaltung finde ich in Ordnung. Ja, aber wer isst denn dann bitte schön dieses Fleisch? Genau, so ist das. Würdest du denn oder hättest du denn Fleisch gegessen oder würdest du Fleisch essen, das von einem glücklichen Bauernhof kommt? Nein, noch viel weniger, weil diesen Tieren in der Massentierhaltung, da kann man ja noch sagen, für die ist der Tod vielleicht die Erlösung. Aber warum soll ich denn jetzt einem glücklichen Schwein das Leben nehmen? Ich finde nämlich nicht, dass irgendjemand auch nur im geringsten berechtigt ist, einem anderen Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier, das Leben zu nehmen. Hm. Dann kann man ja sagen, dass der Mensch immer Jäger und Sammler war und eben immer schon Fleisch gegessen hat. Ja. Warum jetzt nicht mehr? Wir leben ja nicht mehr im Neandertal und wir sind jetzt mittlerweile hier 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und es ist einfach nicht möglich, so viel Fleisch weiterhin zu produzieren. Abgesehen davon, welche ungeheure Umweltverschmutzung dadurch verursacht wird, durch die Fleischproduktion, durch die Fleischproduktion. Ja, genau. Ne? Also diese CO2-Emissionen, die dadurch entstehen, die übersteigen den gesamten Auto- und Flugverkehr. Mhm. Okay, also ich habe es verstanden, aus Respekt letztendlich vor dem Lebewesen isst du kein Fleisch mehr. Das ist ein ganz großer Grund für mich. Und diese positiven Side-Effekte, wie zum Beispiel Gesundheit, die ich dadurch habe, weil ich mich also bio-vegan ernähre. Ich achte schon natürlich darauf, man kann sich auch ungesund vegan ernähren. Ne? Das, da darf man sich gar nicht irgendwelchen Druck geben. Wie ernährt man sich denn ungesund vegan? Ja, indem ich nur, weiß ich, Pommes esse oder vegane Schokolade oder ich weiß nicht. Okay, auf jeden Fall ist es ja wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt, egal welche Ernährungsform man will. Kriegt man denn, wenn man so lebt wie du, alle wichtigen Stoffe, die Vitalstoffe, Mineralien, alles, was der Mensch so braucht, kriegst du das über deine Nahrung? Ja, das kann ich alles durch meine die Nahrung bekommen. Es gibt ein einziges Vitamin, das nicht so richtig in pflanzlicher Nahrung enthalten ist, und das ist das Vitamin B12. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Da muss man drauf achten. Da gibt es Pillchen für dann. Genau, das kann man substituieren, wobei da auch wieder neue Forschungsergebnisse gerade im Raum stehen. Es soll eine Alge geben, über die man dieses B12 vielleicht auch bekommt. Also wenn ich dich so reden höre, Ali, das hat für mich so den Eindruck, dass man sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen muss. Man ist fast schon ein Ernährungswissenschaftler, wenn man diesen Weg gehen will. Das ist so nicht richtig. Also ich habe das so getan für mich, weil ich muss ja auch sagen, ich habe ja in einer Zeit angefangen, also vor 25 Jahren, da war das ja alles noch gar nicht so einfach zugänglich. Dieses, also Internet war ja auch noch nicht so, und ich kannte keinen Vegetarier und nichts, und es war. Aber du hast dich schon sehr intensiv damit beschäftigt. Und weiß entsprechend Bescheid, wo was drin ist und auf was man achten soll. Natürlich, das ist ja auch wichtig, aber ich finde, das ist auch für Fleischesser wichtig. Also sollte wichtig sein. Die Ernährung an sich, also ich meine, das hat ja schon Hippokrates gesagt, deine Nahrung soll deine Medizin sein. Und ich finde, das ist das Urding überhaupt, ja, was ich beim Körper zuführe. Okay, jetzt bist du uns so eine Erklärung schuldig, warum nicht nur vegetarisch, sondern wir bleiben mal bei dem Wort vegan, weil das die meisten verstehen. Ja. Warum jetzt auch noch in diese Richtung? Wieso hast du dich dahin entwickelt? Ja, natürlich, weil es den Milchkühen ja auch nicht besser geht. Ich habe ja immer angenommen, als ich noch vegetarisch lebte, so eine Kuh, die wird ja nur gemolken, da passiert ja nichts. Aber die muss ja permanent geschwängert werden, damit sie überhaupt Milch gibt. Ne? Und diese Kälbchen, die dann geboren werden, sind es männliche Kälbchen, haben die natürlich schon die schlechten Karten gezogen, denn die werden dann als Kalbfleisch hinterher auf dem Teller landen. Das heißt also, auch da ist natürlich Tiermord mit im Spiel, und den Milchkühen geht's verdammt schlecht. Ja, ist mit den leckeren Frühstückseiern? Ja, mit den Hühnern sieht's auch nicht viel besser aus. Ja, du machst uns alles madig, lieber Himmel. Ja, das tut mir total leid. Isst du denn das alles noch? Na, sagen wir so. Wenn ich fragen darf. Ja, du darfst absolut fragen. Also ich bin weder Vegetarier noch Veganer, obwohl ich kaum Fleisch mehr esse. Ja. Letztendlich aus den Gründen, die du gerade auch gesagt hast. Ja, ja. Also ich esse schon Fleisch vom Biobauernhof, aber mittlerweile auch mit so einem bisschen schlechten Gewissen, weil der Respekt vor den Lebewesen schon Großes bei mir. Genau. Aber was ich dich gerade noch fragen wollte, Anni, ist das so entschieden bei dir, dass du auch das auf Kinder- und Babynahrung übertragen würdest? Ja, das kann man durchaus darauf auch übertragen. Also ich habe auch einige Freunde und Bekannte, die ihre Kinder vegan ernähren, und die sind also wirklich gesund und fit, und man muss ja auch dazu, also wahrscheinlich wird es auch darauf hinaus, dass die Kinder Milch trinken müssen und sowas, ne? Mhm. Und dazu muss man ja auch wissen, der Mensch ist das einzige Säugetier auf diesem schönen Planeten, das die Milch von einem anderen Säugetier zu sich nimmt. Und das ist auch völlig unnatürlich. Und man muss auch wissen, und dazu gibt es auch schon wissenschaftliche Langzeitstudien, dass eben diese tierischen Proteine den Organismus total übersäuern. Ich merke, ich spreche mit einer flammenden Befürworterin für diese Richtung. Natürlich, ich brenne für dieses Thema. Hast du mich gerade gefragt, was ich esse. Wenn ich dir jetzt gesagt hätte, Ich liebe Fleisch. Ich esse jeden Tag richtig gut Fleisch. Und gut, dann würde ich dir jetzt auch nicht was denkst du über Fleisch, Fleischesser? Ja, also ich bin da ja schon sehr viel milder. Die Altersmilde bricht durch. Nein, es ist so, ich war da früher schon sehr ungeduldig auch, ne, und habe auch Fleischesser angefeindet, aber das ist auch auf keinen Fall der richtige Weg. Also du bist ja milder geworden. Naja, total. Und man muss ja auch bedenken, ich habe ja auch Fleisch in meinem Leben gegessen. Wobei ich nochmal nachhaken will mit den Kindern. Ja. Da bin ich jetzt nicht so informiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut für Kinder ist, wenn man, lassen wir es mal so stehen, dass sich jeder selbst schlau machen soll. Genau, kann sich jeder schlau machen. Aber es ist die Befürchtung, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber ich merke deine Empathie und deine Leidenschaft vor allen Dingen für dieses Thema. Und merke, dass dir dieser Verzicht... Das ist so wichtig für unseren Planeten und auch diese Gewalttätigkeit, die ja mit diesem gesamten Ding einhergeht. Das heißt, dieser Verzicht macht dir überhaupt nichts aus. Du übst diesen Verzicht mit Leidenschaft sozusagen. Ja, und was glaubst du, was ich für leckere Sachen esse jeden Tag? Das kann ich mir gut vorstellen. Also Wahnsinn, ne? Lieber Anni, du Engagierte, ich danke dir für diese Äußerungen. Ja. Und also Anni verzichtet auf Fleisch und tierische Produkte. Ja, und ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen das tun oder es wenigstens mal probieren und dann zu der Erkenntnis kommen, hey, das tut ja gar nicht weh. Hey, das tut ja gar nicht weh, das ist ja total lecker. Ja, genau. Ja. Anni, danke schön, alles Gute. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Ciao. Jetzt weiß ich nicht, ob Anni Leute überzeugt hat oder genau das Gegenteil bewirkt hat. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da ein bisschen unentschieden. Aber egal. Das Thema Verzicht ist heute unser Thema. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, ob ihr freiwillig auf Dinge verzichtet, die eigentlich so in unserem Leben angesagt sind. In unserer westlichen Welt, in unserer Konsumgesellschaft. Aus welchen Gründen macht ihr das? Sind das religiöse Gründe? Sind das weltanschauliche Gründe? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Tim ist hier, Tim ist 20. Guten Morgen, Tim. Ja, hallo, Domian. Hallo, Tim. Verzicht. Ja. Auf was verzichtest du? Ja. Worauf verzichte ich? Ja, gut, ich bin ein ehemaliges Mitglied der amischen Gemeinde. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und bin vor etwa 2 Jahren aus der amischen Gemeinde ausgetreten. Und kann somit auch einige Dinge zum Verzicht erzählen. Entschuldigung, wann bist du ausgetreten aus der Gemeinde? Ja, vor 2 Jahren. Ich bin 20 Jahre alt, ja. Bist du Deutscher? Ich bin Deutscher, ja. Ja, weil Amisch oder Amish, wie immer man das ausspricht, ist doch eigentlich eine Entwicklung in Amerika. Ja, es ist eine Entwicklung in Amerika, aber die allerdings ihren Ursprung in Deutschland hat. Und gerade dieser Grund hat auch meine Eltern dazu bewogen, dann 2 Jahre nach meiner Geburt, also als ich im Alter von 2 Jahren war, nach Deutschland zurückzukehren. Du bist quasi mit der Ideologie dieser Amish-Gemeinde aufgewachsen. Richtig, ich würde es nicht als Ideologie bezeichnen, sondern eher als die Lebensweise. Genau, sagen wir es so. Jetzt müssen wir mal grundsätzliche Dinge erklären. Was genau ist das? Ja gut, ich habe diese Weltanschauung im Alter von 2, gut, bis etwa dann 17 Jahren erfahren, bis ich dann meine ersten Kontakte mit der anderen Welt gemacht habe, dadurch, dass ich ein Gymnasium besucht habe. Aufgrund der Schulpflicht, die ja in Deutschland vorherrscht. Ja. Also bis zum Alter von 17 Jahren wurde ich von meiner Mutter und von meinem Vater im Privatunterricht erzogen. Das geht in Deutschland? Ich meine, hier herrscht die Schulpflicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht genau beurteilen kann, was meine Eltern da für Konflikte ausgetragen haben. Aber mir ist bewusst, dass in Deutschland die Schulpflicht herrscht. Okay, die haben dich von einer öffentlichen Schule sehr lange ferngehalten. Warum? Das hängt einfach mit dem Glauben zusammen. Meine Mutter und mein Vater haben deutsche Wurzeln und gehören zu den Mennoniten. Sie waren Mitglieder der evangelischen Freikirche. Sie sprechen auch Pennsylvania-Deutsch. Also wir haben zuerst in den USA gelebt, in Pennsylvania. Wir müssen, Tim, wir müssen von Grund auf das erklären. Was bedeutet die Lebenseinstellung der Amish People? Was ist das? Ist das erstmal eine religiöse Gruppe? Richtig, das ist eine religiöse Gruppe. Eine streng religiöse Gruppe, die Bibel auch sehr ernst und wörtlich nimmt. Richtig, die Amish-Bibel gehören zur evangelischen Freikirche. Üben diese auch sehr, sehr streng aus. Ja. Ich kann das jetzt beurteilen, weil ich jetzt ausgetreten bin seit einigen Jahren und nun auch vergleichende Religionswissenschaften im zweiten Semester studiere. Okay, aber noch weitere Erklärungen. Auf was verzichten die Amish People? Ganz konkret, das bedeutet zum Beispiel, dass die Kleidung selbst gefertigt wird. Das heißt, es wird auf Knöpfe verzichtet oder zum Beispiel auch auf Reißverschlüsse. Wir haben zum Beispiel nach dem Umzug im Saarland gelebt und hatten keinen Anschluss an das Elektrizitätsnetz, haben stattdessen gasbetriebene Lampen genutzt. Mhm. Fotos sind verboten, ebenso das Fernsehen oder auch Zeitungen. Wir haben auch kein Auto genutzt, zumindest am Anfang. Später haben wir dann ein Auto genutzt, das aber schwarz lackiert war und eine Stoßstangen hatte, die als Zeichen der Demut gelten im amischen Glauben. Das ist ja schon sehr absurd. Also ihr lehnt eigentlich, ich sag mal, eure Gruppe, der du angehört hast, lehnt ein Auto ab, aber dann habt ihr doch ein Auto gehabt, das wurde schwarz lackiert mit Stoßstange, weil die Stoßstange ein Zeichen der Demut ist. Ja, wir haben das kann ich vielleicht davor sagen, dass meine Eltern in Grove City gewohnt haben. Das ist eine Gemeinde in Pennsylvania, die ungefähr 500 Mitglieder der Amischen zählt. Und dort befinden sich vor allem liberale Gruppen, das heißt Gruppen, die diesen Glauben etwas liberaler ausleben. Das bedeutete, also eigentlich sind im amischen Glauben zum Beispiel Autos partout verboten. Mhm. Und wir haben aber Autos genutzt und diese, genau wie Sie eben gesagt haben, hatten eine schwarze Lackierung und Stoßstangen. Und diese gelten immer als Zeichen der Demut. Da muss man ja schon ein bisschen lächeln. Warum ist eine Stoßstange ein Zeichen der Demut? Ich muss sagen, dass ich Ihnen das nicht genau erklären kann. Das gehört einfach zum Glauben. Ja, du kannst mich duzen, weil ich dich ja auch duze. Ja, dann ach so, ist das, gut, ja, dann lohnt sich. Das ist so. Also, keine Elektrizität, kein Fernsehen, kein Radio. Richtig, ja. Keine Waschmaschine? Nein, eine Waschmaschine hatten wir auch nicht. Natürlich nicht, wenn kein Strom da ist, geht das natürlich auch nicht. Genau, also es wurde partout auf moderne Technologie verzichtet. Warum darf man nicht fotografieren? Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Richtlinien nie genau hinterfragt habe. Diese Richtlinien wurden festgelegt von Amischen, von Gottesvätern. Und ich habe diese nie genau hinterfragt. Man hat es einfach so übernommen dann. Genau, wir haben das einfach übernommen, richtig. Wir haben diese Frage auch nie gestellt. Ja, wie habt ihr gelebt? Das heißt, ihr habt doch dann nur von Landwirtschaft gelebt, oder wie? Richtig, ja genau, das hätte ich vielleicht dazu erwähnen müssen. Also wir haben im Saarland gewohnt, in einer kleinen Gemeinde, die ich jetzt ungern genau benennen würde. Ja, musst du auch nicht. Richtig, also in der Nähe einer Liebfrauenkirche, das spielt später noch eine Rolle. Und jedenfalls haben wir Gesellschaft. Ihr habt nur von dem gelebt, was ihr angebaut habt. Richtig, genau, von der Landwirtschaft. Also wir hatten einen Bauernhof und dort haben wir die Felder bewirtschaftet. Und dadurch haben meine Eltern ihr Einkommen gewonnen. Ja. Wie war das denn zum Beispiel, wenn jemand von euch schwer krank geworden ist? Wurde denn die moderne Medizin in Anspruch genommen? Nein, auf keinen Fall, nein. Moderne Medizin ist verboten im amischen Glauben. Das ist verboten? Ja, das ist verboten. Das heißt, wenn jemand eine Operation dringend bedarf, darf er nicht operiert werden? Ja gut, ich muss sagen, dass es bisher noch nicht so weit gekommen ist. Meine Eltern sind relativ gesund, also... Gut, aber das musst du ja wissen aus der Gemeinde, irgendwie von früher oder wie das in Amerika gehandhabt wird. Ja gut, das heißt von früher. Ich bin, wie gesagt, erst 2 Jahre alt gewesen, als wir umgezogen sind. Und auch in Deutschland gibt es ja keine real existierende amische Gemeinde. Stattdessen wurde der amische Glauben bei uns im privaten Haushalt ausgelebt. Also weniger in einer Gemeinde, sondern eher im privaten Raum, also im Haus. Mhm. Also keine Erfahrung mit medizinischen Notfällen? Nein, soweit ist es noch nicht gekommen, das muss ich dazu sagen. Interessant finde ich, was du gerade so im Nebensatz gesagt hast. Wir haben das gar nicht hinterfragt. Richtig. Wie kommt man auf solche abstruse Ideen? Das steht ja nicht mehr in der Bibel. Ja gut, das hängt... Also, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, warum ich das nicht hinterfragt habe. Nein, ich werfe dir das nicht vor, um Gottes Willen. Ich versuche es mir zu erklären, weil ich dich gerne verstehen möchte. Oder ich verstehe das nicht als Vorwurf, sondern ich verstehe das eher als Ergebnis der Erziehung. Mhm. Also meine Eltern haben mir diesen Glauben und also diese Glaubensrichtung und die damit verbundenen Richtlinien eher als determiniert, also als feststehend vermittelt. Aber du hast dann ja aufgrund auch dessen, dass du nicht in einer Schule warst, komplett isoliert von anderen jungen Leuten im Saarland gelebt. Ja, richtig. Zumindest bis zu einem gewissen Alter, da in Deutschland die Schulpflicht besteht muss ich dann ab dem Alter von etwa 17 Jahren auch das Gymnasium besuchen. Das muss also ja ein Kulturschock für dich gewesen sein, als du dann ins Gymnasium gekommen bist. Ja, das ist richtig. Also ich habe dort einen Freund kennengelernt. Also es war erstmal eine ganz andere Welt, eine technologisierte Welt. Alle Menschen oder alle meine Mitschüler haben da Handys benutzt und das war für mich ein Kulturschock. Wusstest du schon recht? Wusstest du überhaupt, dass es Handys gibt? Nein, das wusste ich bis dato nicht. Nein, das war etwas ganz Neues für mich. Das ist ja verrückt. Wusstest du, was Fernsehen bedeutet? Fernsehen, nein, das auch nicht, nein. Wenn du in deine Jugend- und Kinderzeit zurückdenkst, war das ein glückliches Leben? Ja, ich würde schon sagen, dass das ein glückliches Leben war. Einfach, weil meine Definition vom Begriff Glück anderen Definitionen vielleicht widersprach. Also meine Definition vom Begriff Glück bestand eben, und das entspricht auch eben dieser Glaubensrichtung, im strengen Auszuüben von religiösen Bräuchen. Wann hat es denn bei dir dann den Schalter umgelegt, dass du gesagt hast für dich, das kann ich so nicht weiter praktizieren und so auch nicht glauben? Ja, ich hatte dann eben den Kontakt zur Außenwelt, als ich das Gymnasium besucht habe, durch einen Schulfreund, den ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe, der hieß Jens. Und habe dann auch viel Zeit mit diesem Schulfreund verbracht und habe auch eben viele neue Dinge kennengelernt und habe angefangen, meinen Glauben zu hinterfragen. Also habe einen Kontakt zur Außenwelt hergestellt und dementsprechend habe ich dann auch einen Gedanken über den Ausstieg entwickelt, der mich dann letztlich auch dazu bewogen hat, meine Familie zu verlassen. Und wie hat die Familie reagiert, als du gesagt hast, ich werfe das jetzt alles über Bord? Die Familie hat an mich sehr viele Vorwürfe gerichtet, einfach weil meine Familie eben streng gläubig gewesen ist. Die haben Vorwürfe an dich gerichtet? Ja, genau. Weil das Verlassen der Gemeinde, oder vielmehr nicht der Gemeinde, sondern dieser Glaubensrichtung bedeutete, dass ich mit allen Richtlinien gebrochen habe. Und das haben meine Eltern nicht so gut aufgenommen, aber andererseits haben sie mich auch nicht daran gehindert. Ja, hast du heute Kontakt mit deinen Eltern noch? Ich muss ehrlich sagen, dass ich leider keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern habe, nein. Einfach weil sie so streng religiös sind. Was denkst du darüber, dass du hast vermutlich ja auch Geschwister? Ich habe Geschwister, ja, ich habe zwei Schwestern. Die sind noch in der Gemeinde? Das kann ich leider nicht genau beurteilen, aber ich schätze schon, ja. Die sind etwa 3 bis 4 Jahre jünger als ich. Was denkst du darüber, dass du den Kontakt zu deinen Eltern jetzt verloren hast? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich traurig für mich, weil ich natürlich schon irgendwo die familiäre Bindung suche. Andererseits muss ich ehrlich sagen, dass der Ausstieg genau das Richtige für mich gewesen ist. Das glaube ich schon. Wenn du jetzt sagen würdest zu deinen Eltern, ich möchte mit euch wieder Kontakt haben, würden die Ja sagen? Ich glaube nicht, nein. Weil sie einfach noch in diesen alten, gut, ich bezeichne sie jetzt als alt, weil ich mich genau mit dieser Materie beschäftigt habe. Sag mal, Tim, als du dann den Absprung gewagt hast und gemacht hast, hast du es dann so richtig in dieser Konsumwelt krachen lassen, alles nachgeholt? Ich würde nicht sagen, dass ich es krachen lassen habe, aber ich habe natürlich schon andere Möglichkeiten kennengelernt. Ich habe mich anders gekleidet. Ich habe andere Menschen kennengelernt, die wirklich anders sozialisiert gewesen sind. Einfach dadurch, dass diese Menschen nicht so religiös geprägt waren. Also vor diesem Hintergrund habe ich schon deutlich gewandelt. Ja, da hast du recht. Wenn du zurückdenkst in diese Zeit hinein, deine Jugend, deine Kindheit, das ist eine krasse Zeit von deiner heutigen Warte aus gesehen, für mich auch als Außenstehenden. Und die Perspektivität, ja. Dennoch, hat es auch etwas Gutes gehabt? Natürlich hat es etwas Gutes gehabt, weil ich in dieser Zeit als Mitglied der Amischen gelernt habe, meine Familie wertzuschätzen. Ja, aber die Familie schätzt dich jetzt nicht mehr, nachdem du nicht mehr so tickst wie deine Familie. Das ist doch traurig. Ich würde nicht sagen, dass es traurig ist. Na, als gläubige Menschen müssten sie doch ihren Sohn immer lieben, egal was der Sohn macht. Ja, aber ich habe mit der Religion gebrochen. Ich glaube schon, dass meine Eltern mich noch lieben. Aber die Verbindung zu ihrem Glauben und zu ihrem Gott ist größer als die zum Sohn. Richtig, das glaube ich schon, ja. Ja. Weil meine Eltern eben noch in diesem tiefen amischen Glauben verwurzelt sind als Mennoniten. Also andererseits müsste doch auch bei dir mal in stillen Stunden auch ein Zorn aufkommen, dass deine Eltern dich so gehirngewaschen haben in all den Jahren. Ich glaube, ich würde das nicht als Zorn bezeichnen. Denn es war für dich ja sicherlich sehr schwierig, sich davon zu emanzipieren. Ja, das war sicherlich sehr schwierig, da hast du recht. Aber meine Eltern sind eben in diesem Glauben so fest verankert gewesen, dass sie, glaube ich, dass es ihnen schwer gefallen ist, mich als neuen, aufgeklärten, liberalen, emanzipierten Menschen zu akzeptieren. Und das kann ich wiederum auch akzeptieren. Ja. Denn meine Eltern haben diese Außenwelt, diese Technologie, diesen Fortschritt eben nicht kennengelernt. Und das muss ich akzeptieren und tolerieren. Ja. Tim, das ist ja interessant, mit dir zu sprechen. Sicherlich könnten wir sehr lange noch reden, weil das ein sehr großes und facettenreiches Thema ist. Aber ich glaube, so als ersten Eindruck war das jetzt auch für unsere Zuschauer und Zuhörer interessant, was du erzählt hast. Ja. Ich kann, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen und mir vorstellen, welche Metamorphosen du da hingelegt hast, um da zu sein, wo du jetzt bist. Ich wünsche dir alles Gute, auch in deinem Studium, was du gerade erwähnt hast. Und vielleicht gibt es ja doch eine gute Fügung, dass es nochmal zu einem Kontakt zu deinen Eltern kommt. Ich würde es dir sehr wünschen. Ja, Moment, darf ich nur noch eins sagen? Gerne. Ich habe dich gerade völlig verarscht. Es gibt keine Arme. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich habe es wirklich geglaubt, weil die Amish People in Amerika eine Bewegung sind. Und ich meinte mich zu erinnern, dass es auch in Deutschland eine ähnliche Familie gab, die sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, wegen der Schulpflicht, ob es möglich ist, die Kinder der allgemeinen Schulpflicht zu entziehen. Das ist jetzt sehr bedauerlich und das tut mir jetzt leid für euch, dass ihr da einem Faker auf den Leim gegangen seid und ich ja auch. Aber so ist das nun mal bei einer allnächtlichen Show, dass das mal passiert. Damit muss man leben. Hier ist Sarah und Sarah ist 36. Guten Morgen, Sarah. Ja, hallo, guten Morgen. Sarah, wir reden über das Thema Verzicht und ich hoffe, du bist eine ehrliche Anruferin. Absolut ehrlich und der Vorredner, der merkt gar nicht, dass nur er lachen kann. Wir lachen überhaupt nicht darüber, egal. Ja. Über sowas sollte man sich nicht länger darüber unterhalten. Ja. Also, ich habe ungefähr vor einem Jahr bei mir zu Hause Inventur gemacht und aufgeräumt, renoviert, vieles verkauft und verschenkt. Mhm. Ich lebe den Minimalismus aus und ich habe irgendwann gemerkt, dass mich all die Möbelstücke, all die Kleidungsstücke, alles, was ich zu viel habe, irgendwann nicht so eingeengt hat. Und dass ich das gemerkt habe, das habe ich erst bei einem Minimalismus-Stammtisch gemerkt. Ein Minimalismus-Stammtisch? Ja, es gibt einen Minimalismus-Stammtisch, wirklich. Der findet alle paar Monate statt. Und da versuche ich regelmäßig hinzugehen, um mir einfach immer neuen Input zu holen. Immer zu, ne, weil ich möchte auch immer mehr, also man schafft nicht radikal. Es sei denn, ich würde jetzt umziehen, dann würde ich wahrscheinlich komplett neu anfangen, müsste hier wirklich komplett alles aufgeben. Aber ich versuche das halt. Ne? Mein Ziel ist, in 5 Jahren da zu sein, wo ich gerne möchte. Also ich möchte wirklich sehr wenig Möbel haben, ausgewählte Möbelstücke, schöne Möbelstücke. Dass wir sehr, sehr wenig Lebensmittel kaufen, wo kaum Zutaten drauf sind, also wirklich nur natürliche Sachen. Ja. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Gegenstände in der Wohnung und die Möbel, die Denkrichtung, in der du da jetzt lebst, sondern eben auch auf Lebensmittel. Auch auf Lebensmittel, genau. Mein Ziel, ich habe natürlich so ein Wunschdenken, ne? Wunschdenken wäre eigentlich alles, was aus dem Garten kommt. Aber ich weiß, ich kann das nicht ausleben, weil es ist nicht gesellschaftsfähig. Ich werde nicht überall akzeptiert und auch nicht anerkannt. Eigentlich schüttelt man immer mehr den Kopf darüber. Deswegen versuche ich das eigentlich für mich, ich mache das mit mir selber aus. Mhm. Schwierig ist nur, weil ich Kinder habe. 2 Kleinkinder und ein Ehemann, der da nicht so gut mitmachen möchte. Und das ist deswegen total schwierig. Also da birgt ja ständige Konflikte, wenn dein Mann das nicht will und du willst das. Ziemlich, ja. Zumal wir das jetzt so geregelt haben, dass er alleine einkaufen geht, dass ich gar nicht mehr einkaufen gehe, weil das ist jetzt wirklich keine Laune, es ist einfach nur mich beengt das. Alles, was zu viel ist, wenn ich zum Beispiel in die Küche gehe, auf der Ablage Sachen stehen, Okay, machen wir es mal konkreter. Du willst die Wohnung reduzieren auf das absolut Nötigste. Was muss dann in der Wohnung noch stehen? was muss in der Wohnung stehen? Ein Schrank, wo man seine nötigsten Sachen reintun kann, wie zum Beispiel, ich sag mal, Tesafilm, Kerze, ein bisschen Papierkram, ein paar Stifte, also wirklich, wo ich dann auch ein bisschen kreativ sein kann, sowas. Dann würde ich komplett den Fernseher abschaffen, da macht meine Familie auch nicht mit, das würde ich sehr, sehr gerne tun. Dann ein Couch muss da sein, ein Bett muss da sein, also wirklich nur die lebensnotwendigen Sachen. Ein Kleiderschrank, am besten für die ganze Familie. Gut, das ist aber irgendwie nicht machbar, ja. Das ist jetzt Richtung Wohnung. Genau. Wie weit möchtest du dich, lassen wir mal die Familie gerade außen vor, wie weit möchtest du dich in Sachen Kleidung einschränken? Kleidung? Also, dass ich ausgewählte, gute Kleidung habe. Ich hab eigentlich auch gute Kleidung, also ich sehe ganz ordentlich aus. Ich trage auch nicht jeden Tag das Gleiche, also ich versuche immer jeden Tag was anderes anzuziehen. Aber wirklich, mich von Sachen trennen zu können, damit habe ich unheimlich Probleme. Aber ich merke, wenn der Kleiderschrank voll ist, macht mir mein Kleiderschrank überhaupt nicht Spaß, ne, mich auch schön anzuziehen. Ich nehme dann einfach irgendetwas raus, es ist irgendwie gestopft und ich habe auch keine Lust an Falten. Ich hätte gerne, dass alles schön glatt wäre, dass ich da drei T-Shirts hätte, drei Blusen, drei Hosen und am besten nur zwei Paar Schuhe. Und immer wenn eins kaputt geht, dass man sich ein neues kauft. Das würde genau reichen. Es würden zwei, maximal drei Paar Schuhe reichen einem Menschen. Genau. Und das ist die Kritik an mich selbst, ne, weil ich das nicht schaffe. Okay, also das wäre möglich. So könnten wir alle leben und wir könnten uns diesen ganzen albernen Modediktat und den Strömungen könnten wir uns entziehen. Nochmal zum Essen. Wie würdest du es da am liebsten sehen? Wie reduziert möchtest du es da haben? Also, dass man zum Beispiel nicht dreimal am Tag essen muss, dass man nicht immer zwischendurch hier ein Duplo, hier ein bisschen Schokolade und, ne? Also das muss, dieses ganze Zwischendurch, das muss nicht sein. Also ich finde, wenn man morgens Hunger hat, dann kann man was essen, eine Scheibe Brot und dann ein Stück Käse drauf, das reicht mir und dann abends nochmal gemeinsam kochen mit der Familie, wirklich was Ausgesuchtes und frisch kochen und auch gute Lebensmittel kaufen. Das klingt ja noch normal. Ich denke auch, also es ist wirklich keine Laune oder so, die ich da habe, es ist einfach nur... Jetzt hast du gerade erwähnt am Anfang, dass du zu einem Minimalisten-Stammtisch gehst. Minimalisten-Stammtisch, richtig. Was bitte ist das genau? Das ist ein Treffen, also das haben so zwei Jungs ins Leben gerufen und die leben das komplett aus, also wirklich richtig, dass die leben in ganz kleinem Raum, ich sag mal 20 Quadratmeter, mit einem Stuhl, einem Bett, einem Schrank und sind so weit, dass sie wirklich, wenn sie irgendwo anders hinziehen oder in ein anderes Land verreisen wollen, dass sie nur ihren Koffer packen müssen und gehen dann. Die haben das ins Leben gerufen und dann kommen immer wieder neue dazu. Wir gehen da immer hin, um einfach neuen Input reinzuholen. Dann trifft man sich und dann erzählt man sich gegenseitig, was habe ich bis jetzt geschafft. Ich zum Beispiel bin da letztes Mal hingegangen und habe erzählt, dass ich meine ganzen Bücher, aber wirklich radikal meine ganzen Bücher verschenkt habe in so einem Frauenhaus. Die haben sich gefreut und ich war richtig glücklich. Also, da hätte ich nicht gedacht, die Bücher waren jahrelang, ich habe einfach keine Zeit zum Lesen, weil ich einfach reiz überflutet bin. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Familie, dein Mann macht das nicht mit. Der macht das definitiv nicht mit und es gibt auch einige Konflikte immer wieder, er versteht das auch nicht so richtig. Also, er versteht wohl, dass man nicht so viel haben muss, dass das auch nicht so viel rumstehen muss und dass es ordentlich sein muss, dass alles sehr bescheiden ist, da macht er mit. Aber es kommen immer trotzdem neue Sachen rein. Ne? Wie zum Beispiel ein neues Laptop, neues Tablet, neues Smartphone oder dann ist der Fernseher meiner Meinung nach viel zu viele Stunden lernen, obwohl wir beide Vollzeit berufstätig sind. Und Kinder gucken viel Fernsehen. Wenn du das wirklich weiter betreiben willst und wirst und das ernst meinst, sage ich dir, das birgt viel, viel Konfliktstoff zwischen euch beiden. Ja. Das glaube ich. Ja, das denke ich auch. Und du musst deinem Kind, wie alt ist dein Kind? 2 und 5. Okay, Kinder, genau, Kinder. Genau. Das heißt, du musst deinen Kindern auch noch gerecht werden. Also das ist schon eine schwierige Situation. Du musst Kompromisse machen. Du kannst bremsen, das, was er zu viel macht, kannst du wegbremsen, aber du kannst nicht generell, glaube ich, deine Sichtweise durchsetzen, weil... Auch alle übertragen. Ja, wahrscheinlich wird das nicht gehen, obwohl ich das sehr sympathisch finde und sehr richtig, was du gesagt hast. Auf dem letzten Stammtischtreffen, da habe ich erzählt, dass ich auch ins Kinderzimmer gegangen bin und auch da... Ich will jetzt nicht das Wort radikal benutzen, aber schon ziemlich, ziemlich viel aussortiert habe. Und da waren dann doch wirklich alle schockiert und haben gesagt, na gut, so weit vielleicht doch nicht. Und dann hatte mein Sohn aber Geburtstag und dann hat sich das wieder gefüllt. Also das ist auch immer so ein Problem. Mhm. Das ist nicht nur mein Mann, nicht nur meine Kinder, sondern auch die Gesellschaft. Ne? Mhm. Eine Freundin bringt irgendwas vorbei, will mir was Gutes tun, weil ich ja früher nicht so gelebt habe. Mhm. Und denken, die tun mir einen Gefallen. Kannst du das für dich eigentlich so sagen, was so die letztendlich zündende Idee war oder vielleicht das zündende Erlebnis, dass du jetzt in diese Richtung tendierst? Ja, ich habe renoviert. Ich habe wirklich renoviert. Genau. Mhm. Wirklich, ich habe mich sehr wohl gefühlt und auf einmal ging es mir glücklich. Ich hatte Lust zu basteln, also, ich hatte Lust zu... Ich dachte, irgendeine ideologische Einsicht wäre das gewesen. Nein, das war es Renovieren. Nein, ich bin gegen Kapitalismus und alles. Das hat natürlich, also das ist auch ein großer Grund, aber eigentlich hat das wirklich mit der Renovierung, da hat es bei mir Klick gemacht und da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los. Sarah, vielen Dank, dass du von dir erzählt hast. Und ich finde es gut, ich finde es interessant auf jeden Fall. Und mal gucken, was wir noch hören werden heute Nacht in der Sendung. Ja. Okay, ich möchte nur noch einen letzten Satz sagen. Und zwar, Minimalismus ist auch Maximalismus, das Streben nach dem Maximum an Lebensfreude und Bewusstsein. Das habe ich mir mal einfach mal ausgedacht. Sehr gut. Dankeschön, Sarah. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Bitte, bis Ciao. Dann. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Anne. Und Anne ist 59. Guten Morgen, Anne. Hallo, Anne. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Ja. Zum Thema Verzicht. Auf was verzichtest du? Auf Sex. Auf Sex. Der Grund von meinem Anruf ist vorgestern ein Gespräch mit der Dame, die auf Sex verzichten musste, weil sie einen Partner hat, der mit ihr nicht schläft und weil sie so füllig ist. Genau, so war's. Mhm. Traurig. Mhm. Ich verzichte auf Sex, weil ich eigentlich meine Ehe retten möchte. Du bist verheiratet. Ja. Wie lange schon? Wir sind seit 14 Jahren zusammen. Ja. Seit 6 Jahren verheiratet. Ja. Und seit 5 Jahren ist kein Sex mehr da. Warum willst du durch Verzicht auf Sex oder meinst du dadurch die Ehe retten zu können? Nein, ich verzichte ja nicht freiwillig auf Sex, sondern weil mein Mann keinen Sex mehr kann, keinen Sex mehr möchten, glaube ich schon, also aber er kann einfach nicht. Er ist erkrankt oder was steckt dahinter? Er war beim Urologen, alles in Ordnung. Mhm. Er war auch längere Zeit beim Therapeuten. Ja. Wir hatten auch zusammen das Gespräch beim Therapeuten. Und alle Ärzte sagen, es ist eine reine Kopfsache. Aha. Und was die Kopfsache ausmacht, dem kommt man nicht auf die Spur. Da spricht er nicht drüber. Ich habe da eine Vermutung. Welche Vermutung ist das? Er hatte vor, also ich muss sagen, ich bin das dritte Mal verheiratet, er ist das zweite Mal verheiratet. Und er hatte vor circa 18 Jahren in seiner Ehe, seine Frau war schwanger und eine Abtreibung. Und ich glaube, dass er bis heute nie darüber weggekommen ist. Und hatte sich auch nach der Abtreibung sterilisieren lassen, sofort oder schon vor der Abtreibung. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass er nie darüber weggekommen ist. Er ist auch ein Mensch, der alles mit sich selber ausmacht. Mhm. Aber wie geht es ihm denn mit der Situation? Er ist ein Strahlemann. Er ist ein Strahlemann nach außen. Und das sagt er, darüber spricht er mit dir auch nicht, wie es ihm geht zurzeit? Nein. Wie geht es dir denn mit der Situation? Schwer. Du hättest gerne Sexualität und Zärtlichkeit und Erotik? Ja. Gibt es denn, Stichwort Zärtlichkeit, gibt es das wenigstens? Ja. Das schon? Ich kann mich auf meinen Mann auch hundertprozentig verlassen. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum ich daran festhalte. Und der Dame von vorgestern vielleicht auch sagen möchte, wenn das daran liegt, dass man einfach zu dick ist, dann sollte man die Sache doch wirklich vergessen. Mhm. Bleiben wir mal bei dir. Ja, natürlich. Du hast jetzt gesagt am Anfang, damit versuchst du deine Ehe zu retten. Indem du Nein, ich möchte an meiner Ehe festhalten. Oder deine Ehe festhalten. Na okay, das ist ja fast dasselbe, oder? Ja. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich kann so nicht leben, würde das das Ende der Ehe bedeuten? Ja. Weiß dein Mann eigentlich, wie sehr du darunter leidest? Ich glaube schon. Aber auch darüber spricht er auch nicht mit dir. Ja, er sagt immer, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, das ist natürlich eine Floskel, die mich schon ein bisschen wütend machen würde, wenn ja, ich du wäre. Ja, macht mich auch manchmal sehr wütend. Weißt du eigentlich, ob er Sexualität mit sich selbst hat? Er versucht es. Woher weißt du das? Darüber spricht er. Da spricht er drüber? Ja, ach, da das spricht ja, er drüber. Ist ja mal was ganz Neues. Da spricht er drüber. Auch diese Sexualität mit sich selber funktioniert nicht richtig. Mhm. Und das macht mich betroffen. Mhm. Das macht mich betroffen und es tut mir auch wahnsinnig weh. Und aber macht es dich denn nicht auch ein bisschen zornig, dass er, wenn er da schon offen drüber redet und die Situation so sieht, wie sie nun mal ist, dass er nicht wirklich eine professionelle Hilfe sucht, um diese Barriere in ihm zu überwinden? Doch, das macht mich wütend. Ja, das würde mich an deiner Stelle auch wütend machen. Weil er lässt es ja alles so laufen und er mutet es dir zu. Ja, Kopf in Sand, Vogelstrauß. Mhm. Aber ist es nicht ein Mensch wert, der so hinter dir steht, das auszuhalten? Ja, durchaus ja. Das kann man sicher in bestimmten Situationen bejahen. Ich finde auch, man sollte nicht an der Sexualität alles aufhängen. So wichtig ist sie dann auch wiederum nicht. Aber es ist immer ein Abwägen, wie hoch das Opfer ist, wie hoch der Leidensdruck ist. Und zum Beispiel, ob der andere wirklich alles in die Waagschale geworfen hat, dann ist es ja noch was anderes. Aber das hat er ja noch nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mich am allermeisten ärgert. Genau. Wenn er jetzt alles schon unternommen hätte, wirklich, dass du sagen würdest, er kann nicht mehr machen, es geht nicht. Ich glaube, dass dann der Verzicht leichter fällt als jetzt. Ja. Würde er dir denn, mal nur so ein Gedankenspiel, würde er dir denn die Freiheit geben, eine Sexualität außerhalb der Ehe zu leben? Das weiß ich nicht, aber das möchte ich nicht. Das hatte ich schon mal. Ich hatte schon mal 10 Jahre eine Partnerschaft, auch mit dem gleichen Problem. Und dieser Partner hat mir die Sexualität gewünscht und auch gegeben, dass ich das mit jemand anderes ausleben soll und kann. Aber das ist einfach nicht mehr mein Ding. Okay. Akzeptiert, dann ist das Thema gegessen. Das ist für mich komplett gegessen, ja. Ja, okay. Das heißt, es müsste eine Initiative von seiner Seite ausgeben, diese Problematik anzugehen, indem er zu einem Sexualtherapeuten geht. Das wäre der Weg. Ja. Entweder allein oder mit dir. Vielleicht am besten erstmal alleine. Ja, ich habe ihm auch jetzt, wir werden jetzt also in Urlaub fahren und ich habe ihm auch gesagt gehabt, ich möchte zu einer Eheberatung gehen. Ich bin selber sehr lange in Therapie, weil ich bin als Kind misshandelt worden und ich habe sehr viele Therapien gemacht und war vor 2 Jahren in der Traumatherapie und mir geht es also auch wirklich heute sehr gut von diesem Thema her. Und ich habe ihn also auch vor die Alternative gestellt, dass ich also eine Eheberatung möchte. Ja, aber er ist ein Mensch, der in seinem Leben seit seinem 14. Lebensjahr alles mit sich selber ausgemacht hat. Wie bringe ich diesen Menschen dazu, was zu tun? Ich finde, auch wenn ein Mensch, wie alt ist er jetzt? 60. 60. Auch wenn er das sein Leben lang gemacht hat, ist das kein Grund, die restlichen 20, 30 Jahre das auch noch so zu machen. Ich habe den Anspruch an einen Partner, wenn er dich wirklich liebt und wenn ihm etwas gelegen ist an eurer Ehe, an der Beziehung, dann muss er auch in seinem Alter von 60 Jahren über den Schatten mal springen. Letztendlich tut das auch für sich selbst, natürlich auch für eure Ehe. Ich finde, so muss man ihn versuchen zu überzeugen. Domian, vom Kopf weiß ich das alles selber, aber es ist wahnsinnig schwierig. Der Kopf sagt dir das und 20 Zentimeter tiefer sitzt dein Herz. So. Und das ist dort ganz anders. Jetzt ist die Frage, wie verhältst du dich, wenn er weiter stur bleibt? Ich frage mich momentan, was bedeutet mir mehr? Eine sehr funktionierende, gute Partnerschaft, wo man im Leben sehr viel mitgemacht hat, oder die Sexualität? Und das ist ein Zwiespalt momentan bei mir. Ja, das glaube ich. Und der lässt sich auch nicht so ganz klar mit einem runden Ratschlag lösen. Letztendlich wirst du versuchen, auf ihn einzuwirken. Du hast es schon gemacht mit der Eheberatung, das ist ja richtig. Und irgendwann musst du für dich eine Entscheidung treffen. Entweder machst du es mit oder du gehst doch einen anderen Weg. Und da muss man das abwägen, genau was du gerade gesagt hast. Das ist mein größtes Problem. Mhm. Diese Abwägung, ist mir diese Partnerschaft so viel wert, auf die oder darauf verzichten, Frau zu sein? Mhm. Und man wird nicht jünger. Nein. Das ist jetzt kein doofer Spruch. Dankeschön. Nee, wirklich. Das ist ja jedes Jahr, was vergeht, ist natürlich diesbezüglich dann auch ein verlorenes Jahr. Ja. So muss man sehen. Ja, ist so. Das kann man vielleicht, wenn man Anfang 20 ist, eher wegstecken und sagen, naja, ist ja noch viel, ich habe noch viel vor mir. Nein, jedem 20-Jährigen würde ich auch raten, sofort ja, klar. Zu sagen, ja. Das beenden, ja. Aber Anne, ich kann dir da keinen klaren Ratschlag geben. Ja, ich glaube dir. Ich kann es dir wirklich nicht. Ich kann nur sagen, mich würde das auf Dauer wütend machen, wenn der mich so hängt. Ich würde mich hängen gelassen fühlen von ihm. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ein ganz liebenswerter Mensch. Ja, egal. Egal. Wenn er ein ganz liebenswerter Mensch ist, muss er erreichbar sein für deine Sichtweise. Das du hast mir eigentlich bestätigt, das, was ich eigentlich im Kopf weiß. Mhm. Ja, aber die Umsetzung ist wahnsinnig schwer. Das glaube ich. Ja. Aber dann war das Gespräch ja gut, wenn ich das bestätigt habe. Das Gespräch war sehr gut. Liebe Anne. Domian, eine Sache habe ich noch. Sehr gerne. Ich kann komplett verstehen, dass du aufhören möchtest. Ich kann komplett verstehen, dass man aus dieser Schicht irgendwann mal raus möchte. Ja. Aber vielleicht lasst ihr euch einen Nachfolger einfallen, weil eure Sendung betrifft so viele Themen, so viele Menschen. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der das fortfahren kann. Das fände ich eine sehr gute Idee, nur liegt das außerhalb meiner Einflusssphäre. Das ist eine Entscheidung des Westdeutschen Rundfunks. Also dich kann ich vollkommen verstehen. Ja. Irgendwann möchte man da raus. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Ja. Irgendwann möchte man da raus, kann ich vollkommen verstehen. Aber versucht mal einen Nachfolger zu finden, der Sender einen Nachfolger zu finden, weil ihr sprecht so viele Themen an, so viele Menschen an, jung und alt. Alle Themen. Ich gebe es mal weiter nach oben. Ja. Domian, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Anne. Alles Gute wünsche ich dir und eine gute Entscheidung irgendwann. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Thema Verzicht heute. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Marcel. Und der Marcel ist 26. Guten Morgen, Marcel. Ja, guten Morgen. Ich bin total nervös, muss ich dazu sagen. Marcel, ich sag dir, in 3-4 Minuten ist das verflogen. Okay, so, klar. Thema Verzicht. Ja, genau. Also es geht darum, ich bin, wie ich schon sagte, 26, bin mit 17 damals in die Lehre gegangen, in der Bank, danach nach Versicherung gewechselt, habe da als Angestellter gearbeitet, ganz normal, wie man das so kennt, auf Provisionsbasis und wurde irgendwann von einer großen deutschen Bank in Deutschland halt abgeworben auf selbstständiger Basis, bin derzeit selbstständiger Finanzberater in Kooperation mit einer großen deutschen Bank. Ja. Und verdiene da auch für mein Alter ganz gutes Geld, also sprich, habe zum Beispiel mein bester Monat bisher waren knapp 13.000 Euro in einem Monat gewesen. Wow. Ja genau, also das schon. Aber ich komme abends nach Hause und frage mich, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Irgendwie, was machst du den ganzen Tag? Ja, ich terminiere Kunden, also rufe Kunden an, mache mit denen Termine und berate die dann für den Bereich Altersvorsorge, Sachversicherung, Krankenversicherung, sonst was. Hand aufs Herz, schwatzt du den Leuten Sachen auf, von denen du selbst keine richtige Ahnung manchmal hast? Nee, das nicht. Also es gibt Bereiche, da habe ich keine Ahnung von, zum Beispiel Investmentaktien, das mache ich dann aber auch nicht. Also dafür habe ich dann einen Bürokompagnon, der kennt sich da ganz gut aus und der macht das dann. Was ich aber schon sagen muss mit Hand aufs Herz ist, dass ich den Leuten Sachen aufschwatze, wo ich weiß, dass andere Anbieter in diesem Bereich zum Beispiel einfach besser sind. Mhm. Und das ist natürlich besonders bei zum Beispiel Altersvorsorge schlimm, wenn ich weiß, die kriegen für den gleichen Beitrag bei einem anderen Anbieter deutlich mehr Rente. Stimmt. Da meldet sich die Moral. Genau. Da meldet sich die Moral und das in letzter Zeit so verstärkt, dass ich mir gesagt habe, das machst du nicht mehr weiter. Ich muss auch dazu sagen, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr bei einer großen deutschen Hilfsorganisation tätig bin, da im Rettungsdienst ehrenamtlich tätig bin und auch in der Ausbildung, bilde auch jedes Wochenende Erste Hilfe aus und frage mich auch da teilweise, was machst du eigentlich montags bis freitags? Irgendwie bist du da nicht wirklich glücklich. Du bist ja in komplett gegensätzlichen Welten, agierst du da. Genau, völlig richtig. Und ja, ich möchte jetzt eine von diesen beiden Welten zumachen und damit kommen wir auf meinen Verzicht, nämlich ich will die Bankenwelt zumachen, in der ich zwar sehr gutes Geld verdiene, will aber lieber in einen Job rein, der mir auch Spaß macht und vor allem, wo ich auch zufrieden bin. Und ist die Entscheidung wirklich getroffen schon? Die Entscheidung ist so getroffen, dass ich morgen das erste Gespräch im Krankenhaus habe, zwecks einer komplett neuen Ausbildung. Ich muss nämlich dazu sagen, Rettungsdienstausbildung habe ich, da könnte ich auch hauptberuflich fahren. Da ist der Verdienst aber so miserabel, dass ich das dann auch nicht machen möchte. Jetzt gehst du morgen ins Krankenhaus und willst eine neue Lehre bewerben? Genau, ab dem 1.10. eine neue Lehre zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja. Und ich habe das Angebot bekommen von der Hilfsorganisation, für die ich tätig bin, dass ich bis dahin auch schon als hauptberuflicher Ausbilder die Zeit überbrücken könnte. Also wenn ich wollte, könnte ich theoretisch direkt zum 1. Mai bei der Bank in den Sack hauen. Und das habe ich eigentlich auch vor, weil ich möchte das einfach nicht mehr machen. Marcel, wenn ich jetzt einen Hut hätte, würde ich einen Hut vor dir ziehen. Ja, wirklich. Dankeschön. Das machen leider nicht alle. Also zum Beispiel von Familie, Freunden habe ich da auch sehr großen Rückhalt. Von meinem Vater zum Beispiel nicht. Der sagt zu mir, du bist doch ein Idiot, 9 Jahre im Sack hauen, Riesenverdienst im Sack hauen, für irgendeine andere Kacke machen. Das sind seine Worte, was mich auch sehr schockiert hat. Alle anderen sind da eigentlich, sehen das eigentlich auch positiv und sagen, Ich habe das ja so verstanden, dass du in einer Arbeitswelt tätig bist, die für dich komplett sinnentleert ist. Genau. Kombiniert noch mit der Belastung, dass du da Dinge Menschen aufschwatzt, von denen du weißt, dass es auch anders und besser ginge. Genau, ganz genau so ist es auch. Und du nach Hause kommst oder am Wochenende da sitzt und denkst, was habe ich eigentlich die ganze Woche über gemacht? Genau, das denken ja auch die Leute. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht blöd. Wenn ich 20 Kunden anrufe, um einen Termin zu vereinbaren, dann weiß ich ganz genau, dass davon mindestens 19 die Augen verdrehen, wenn man sich schon meldet und sagt, schönen guten Tag von der Blablabla-Bank, ich möchte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Ja, mittlerweile verdrehen immer mehr Augen, immer mehr Leute die Augen, ja. Genau, das Lustige ist auch jetzt, wo ich mit den Leuten in meinem Bekanntenkreis offen darüber spreche, dass ich den Job wechseln will, sagen mir auch da teilweise welche, ja Gott sei Dank, das ist ja auch nichts, wenn du nie weißt, was du im nächsten Monat verdienst und wenn du da den Leuten dauernd ganz salopp schon in den Hintern kriechen musst und sonst was. Und das ist es auch. Und von daher... Ja, wobei, das ist es glaube ich nicht, dass du, das ist ja nicht der Hauptgrund, dass du nicht genau weißt, was du jeden Monat verdienst. Nee, das habe ich jetzt ganz anders verstanden. Genau. Das, warum du dich dagegen entscheidest, wiegt schon viel schwerer. Wie beurteilst du überhaupt so generell die Bankenwelt zurzeit und den Umgang mit Kunden durch Banken und Sparkassen? Ja, die Kunden, es sind einfach Fakt, man kriegt einmal im Monat irgendeine Liste mit irgendwelchen Kunden oder kriegt irgendwelche Aufträge von Kooperationspartnern, also von Versicherungen, die mit den Banken kooperieren, wo es halt, verkauf jetzt 5 Riester und wenn du das schaffst, dann kriegst du dafür eine Reise nach Frankfurt oder sonst was. Ach so. Also ihr werdet richtig gelockt, wenn ihr so und so viele Produkte verkauft, kriegt ihr ja nicht nur natürlich eine Prämie, sondern auch noch eine schicke Reise irgendwo hin. Ja, natürlich. Also eine Reise irgendwo hin, das sind auch teilweise echt ausgefallene Sachen, auch teilweise Weißdeck, Vereinigte Staaten, sonst was. Ah ja, sowas sogar. Und da muss man schon ein sehr anständiger Mensch sein, um nicht irgendjemandem ein Produkt aufzuschwatzen, was dann wirklich nichts für den ist. Genau, also ich kenne auch genug Leute, die teilweise irgendwelche Produkte platt machen, um von dem Rückkaufswert des Produkts wieder ein anderes Produkt zu speisen, dem Kunden das irgendwie mit tollen Erklärungen erläutern, die natürlich überhaupt nicht wahrheitsgemäß sind, wo der Kunde aber fröhlich nickt. Da muss ich sagen, das habe ich nie gemacht und werde ich auch nie tun. Aber ich kenne genug Leute, die natürlich auch dementsprechend erfolgreich sind mit diesen Taten. Das heißt, du machst uns richtig Angst, wenn wir mit einem Bankberater reden, Aber nicht nur du, sondern man liest es und hört es ja an jeder Ecke. Und ich habe hier auch schon einige Male mit entsprechenden Leuten gesprochen. Man muss total auf der Hut sein, weil die wollen alles, nur nicht deinen guten Weg, sondern dein Geld nur. Genau, ich kann auch nur wirklich jedem empfehlen, sich da ganz genau zu erkundigen, auch im Internet selber zu erkundigen. Heutzutage sind ja alle Zahlen offengelegt. Also wenn ich bei einem Kunden sitze und gebe ihm die Versicherungsbedingungen, auch zum Beispiel von einer Lebensversicherung, also das Beispiel Riester oder sowas, dann kann der Kunde ganz genau sehen, wie hoch sind die Abschlusskosten, wie hoch sind die Betriebskosten. Und nur musst du dich da sehr reindenken, um das zu kapieren. Das ist ja ein Dschungel bisweilen für einen Nichtfachmann. Das stimmt schon, ja. Das stimmt. Also Verzicht auf einen Job, der, wo man unter Umständen sehr viel Geld verdient, jetzt im Krankenhaus zu arbeiten. Ich vermute, dass du mit deinen jungen Jahren, du bist 26, dich auch schon an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt hast in den letzten Jahren. Ja. Wie geht das, das dann runterzuschrauben? Du machst jetzt eine Lehre, da verdienst du nicht viel. Genau, das sind um die 915 Euro brutto, so ungefähr. So, das ist ein Unterschied zwischen 13.000 und 900. Ja. Genau, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, die 13.000 sind ja reine Einnahmen, beziehungsweise was übrig bleibt. Ja, okay. Krankenversicherung etc. Aber das stimmt natürlich schon. Also ganz klar, erstmal natürlich Sachen, Geld, was ich auf Seite gelegt habe, wird dann verzehrt. Und dann, sage ich auch ganz klar, habe ich auch bereits Angebote von zum Beispiel Verwandtschaft, Mutter, Oma, sonst was, die sagen, hör mal Jung, wenn er dann mal in der Lehre irgendwie knapp wird, ne, dann wird auch Kühlschrank voll oder sonst was. Also du würdest weich fallen. Genau, also. Ja. Das ist jetzt kein Selbstmordkommando, das nicht. Aber dennoch, Marcel, ich finde das super und wirklich Respekt und gut, dass du jetzt in dem Alter noch die Kurve kriegst, als wenn du dich jetzt noch 10 Jahre da geärgert und frustriert hättest und dann vielleicht viel später die Notbremse ziehst. Ich finde das sehr, sehr gut und wünsche dir wirklich viel Erfolg. Und ich bin sicher, dass du irgendwann sagen wirst, das war zwar in der ersten Zeit ein bisschen hart, aber es war eine richtig saugute Entscheidung. Ja, super. Vielen Dank. Viel Glück. Kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Dankeschön. Tschüss, ciao. Und ich begrüße den Philipp. Der Philipp ist 19. Guten Morgen, Philipp. Ja, hi. Philipp, auf was verzichtest du? Ich verzichte zweimal im Jahr, wenn ich drauf Lust habe, also entscheide ich selber, auf das Internet. Zweimal im Jahr? Zweimal im Jahr über eine Woche. Achso, immerhin, über eine Woche, das ist ja lustig. Genau, also ich ziehe dann überall den Stecker, auch auf dem Handy. Ja. Und dann habe ich halt kein Internet, überhaupt nicht. Ja. Und sind lustige Erfahrungen, die ich in dieser Zeit habe. Und es ist jetzt keine Glaubensrichtung, die ich habe, dass ich das mache, sondern das ist aus meiner Überzeugung. Wieso machst du das? Was steckt dahinter? Ich bin noch aus der Generation mit meinen 19 Jahren, dass ich noch die Zeit vorm Internet kannte. Ja, also, ja, genau, und ein bisschen, ne? Ja. Ja, ich bin erst nach 10 Jahren oder so, dann, also als ich 10 hatte, dann so reingerutscht, aber ich kannte noch dieses davor und irgendwie wollte ich halt wissen oder mir selbst beweisen, ich kann auch ohne Internet. Mhm. Und habe das einfach ausprobiert. Dann mit einem Kumpel haben wir gesagt, so, jetzt eine Woche hören wir auf Internet, mal gucken, wie es uns danach geht. Und es waren sehr lustige Erfahrungen, die ich über diese Woche... Ja, wie geht's dir? Man ist ja so verwoben mit dem Netz mittlerweile. Wie war das für dich dann, als du eine Woche dann kein Internet hattest? Es sind mehrere Phasen, die man so durchläuft. Also der erste Tag ist immer ein Schock. Also da merkt man so, wie viel Zeit man im Internet wirklich verdödelt, sage ich mal. Weil wenn jemand langweilig ist, also es geht mir so, ich weiß nicht, ob ich dafür alle spreche, wenn mir langweilig ist, dann meistens sitze ich mich vor dem PC und gucke mir irgendwelche Videos oder lese mir irgendwelche Artikel durch. Und sowas fällt dann weg. Man merkt einfach, oh, jetzt ist mir langweilig, aber was kann ich machen? Was machst du denn? Und ich fange an, Bücher zu lesen. Sehr gut. Meinen Hobbys nach. Ich mache halt ganz natürliche Sachen, aber wenn man halt Internet hat, dann guckt man lieber mal schnell was da, bevor man richtig eine Aktivität startet. Wie ist es mit der Kommunikation? Die Kommunikation mit Freunden ist dann doch auch unterbrochen, oder? Genau, das ist das Problem. Wenn das Internet weg ist, will dich keiner mehr erreichen. Und über Telefon, da überlegt keiner dran, dich über Telefon anzurufen, weil die rufen dich halt alle über diese Internetwege an und ich merke dann halt nach der Woche, ja okay, 100 Nachrichten, aber keiner hat versucht, mir eine SMS zu schicken. Wäre es denn eine Option, vielleicht diese 2 Wochen zu verlängern, also zweimal vielleicht 3 Wochen zu machen? Ich bin am Überlegen, nur es ist halt extrem schwer, weil halt die Welt komplett mit Internet lebt. Also auch wegen der Arbeit und so. Wenn mir da der Chef halt einen Arbeitsplan oder so schickt, dann müsste ich schon da sein. Das stimmt. Das ist halt das Problem. Aber ich finde diese Erfahrung auch ausgesprochen interessant. Ich mache diese Erfahrung auch immer, wenn ich im Sommer unterwegs bin, auf Reisen, weil ich da auch kein Internet habe, wo ich bin. Man fühlt sich total frei. Und es das kann wunderbar. Ich auch allen empfehlen, zumindest diese eine Woche mal auszuprobieren, weil man da wirklich dann erstmal diesen Schock durchlebt und dann halt diese Freiheit halt auch hat. Philipp, danke für den Tipp. Vielleicht befolgen den ein paar andere Leute auch und das ist interessant. Und ich wünsche auch noch allen eine gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Tschüss, Philipp. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.